Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Unveränderliches Attribut der Unrat-Regierung«. Vor weniger Zeit, so hieß es im Kommentar, war im Internet ein Movie über die sexuelle Missetat eines südkoreanischen Diplomaten in Chile gegen ein minderjähriges Mädchen dieses Landes zu sehen. So musste das südkoreanische Regime in aller Eile eine Entschuldigung abgeben, den Diplomaten bestrafen und einen großen Lärm machen. Noch bevor der Radau verschwand, kam wieder die Tatsache ans Licht, dass Anfang August im Nahen Osten ein amtierender Botschafter Südkoreas wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung seiner Angestellten bestraft worden war. Nun sind die südkoreanischen Diplomaten überall in der Welt so blamiert, dass sie kaum vor der Öffentlichkeit erscheinen können. In Südkorea ereignen sich zurzeit ununterbrochen die in der Geschichte beispiellosen extremen Korruptionsfälle auf der Ebene der Regierenden und greifen die Sexskandale gesellschaftlich um sich. Die sexuellen Missetaten machen dabei keinen Bogen um die Diplomaten im Ausland. Das zeigt, dass das Park-Geun-Regime eine dreckige Unrat-Regierung ist. Schon im jungen Alter von Anfang 20ern hatte die jetzige Präsidentin Südkoreas Affäre mit einem alten Mann namens Choi Tae-min, der über 40 Jahre älter als sie war und wurde deswegen Lustfrau genannt. Unter ihrer Regierung sind bisher eine ganze Menge sexuelle Missetaten erschienen, die aber nur einen Teil von Unmengen ausmachen. Das ganze Südkorea ist in ein gigantisches Bordell mit der Lustfrau des Blauen Hauses als Boss verwandelt worden, so dass das Blaue Haus und ihre nächste Umgebung sich mit sexuellen Verbrechen beschäftigen. Während der Amtszeit von Park Geun-hye nahmen die sexuellen Kriminalitäten in der südkoreanischen Armee um 66% zu, was darauf zurückzuführen ist, dass auch die räuberischen Militärs der wohllustigen Präsidenten nachahmen. Lächerlich ist es, dass gerade die südkoreanischen Politiker, die mit ihren allerlei Skandalen und Affären die ganze Welt in Schrecken versetzen, bei ihren Auslandsreisen dummerweise die würdevolle Demokratische Volksrepublik Korea diffamieren. Man sagt, in der Nähe der verpaulten Dinge bekommt man die Übelkeit. Beim Umgang mit dem südkoreanischen Regime, das von oben bis unten verpault und korrupt ist, wird man nur Schande und schlechten Ruf ernten. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.